1. Hiob oedet und began zu sprechen. 2. Hiob wünschte, dass sein Kummer und sein Lied gewogen und auf ein Wage gelegt werden. 3. Denn sein Lied war nun schwerer als der Sand am Meer, weshalb sein Wort für Wort klangen. 4. Die fehlt des Allmächtigen steckten in ihm, sein Geist sogar Gift auf, und die Schrecken Gottes verstorten in zu tiefst. 5. Schreit denn ein Wildsail, wenn auf einer grünen Wade ist, oder brüllt ein Steier, wenn sein Vater hat? 6. Kann man fade speisen one soul's geniusen, oder schmeckt das I weiß one wers gut? 7. Im Fand abschu darver, es anzururen, und im Ekelte vor der Unreinheit seiner Spies. 8. Wunschte sich senlichst, das sein Wunsch in Erfling Ginge und Gott im sein Verlingen gewort. 9. Wenn es Gott doch gefallen word, in zu zermalmen, sein Hand zu entfesseln und seinen Lebensfaden abzuschneiden. 10. Dies wer im noch ein Trost, und a word im schonungslosen Schmerz aufspringen, die er die Wort des heiligen Niemals verlunet hat. 11. Welsh Kraft bisaus a noch, im Orsuharen, und Welsh sender wartet in, das a sich gedulden salty. 12. War sein Kraft etwa die Storkeins Felsens, oder besten sein Körper aus Urs? 13. War a nicht jeglicher Hilf beraubt, und war im nicht jeder Holt Genemen Worden. 14. Dm Versigenden Geburt das Mitlied Seins Narksten, selbst wenn er die Furcht vor Dm Allmächtigen aufgibt. 15. Sein Freund hatten sich als Trulos erwiesen, vergleichbar mit einem Bark oder Rinsalen, die über die Ufa treten. 16. Dies wären Trub vom Eis, in das sich der Schnee verbarge. 17. Sobald Sie Jedok von Hitze Dirch Glut Worden, Verschwanden Sie, bei großer Warm wären Sie von Irem Ort Ostgelost. 18. Karawanen Bogen von Ira Ublichen Strasse B, Zogen in die Oden Kamen Dortem. 19. Die Karawanen aus Tima such ten nach ihnen, und die Reisu jus Saber Waterton auf ihr Ankunft. 20. Sie Worden Jedok in ihrem Vertrauen enttorscht, da Sie Vergeblich Waterton und Schließlich beschamt wären. 21. Genauso wären sein Freund Furing geworden, als Sie das Schrecken sahen, schuten Sie sich und Zogen sich Zurück. 22. Hatte etwa gesagt, bringt mir etwas herbei und spendet von ihrem Besitz für mich. 23. Oder hatte gefordert, rettet mich aus der Gewalt des Bedrängers und kauf mich aus der Hand der Tyrannen los. 24. Erforderte Sie auf, in zu belehren, dann würde schweigen und Sie Sultan im mitteilen, waring a sich git hat. 25. Why eindringlich sind doch die Wort der Wahrheit, doch was beweist I gentlicher Vorwurf. 26. Bieb sich dichten Sie, ne wert zu tadeln? Die Reden eins vers y felten verholten doch im Wind. 27. Sie Worden sogar über sein ways das los werfen und ihren eigenen Freund veriten. 28. Abat Sie, in anzublicken, den word ihnen sicherlich nicht eines gesicht lugen. 29. Afleit Sie an umzukehren und kein unrecht zuzulassen, den hat in dieser Angelegenheit recht. 30. Befand sich den Frevel auf seiner Zunge, oder konnte sein Gormen die Unglücksschlag nicht unterscheiden?